Unlimited. Tag der DJs und Clubs. Wir senden aus drei Städten, aus Innsbruck, aus Wien und aus Graz. Momentan sind wir im Graz-Stint mit mir, Christian Davidek, und den nächsten Gästen, die ich euch gleich vorstelle. FM4 Unlimited. On the decks. Mr. Dero and Chris Chronic. Tiefpartier, Graz. Das war jetzt ein klassischer Spoiler, was eigentlich hierher gehört hätte, wäre nämlich unser kleiner Steckbrief. Aber fear not, I have it. Artist Profile. Mr. Dero und Chris Chronic. Tiefpartier, Graz. Hi, wir sind Mr. Darrow und Chris Chronic von Tiefpartier Records und der Clubreihe Butterbar. Tiefpartier Records gibt es jetzt circa seit 2000 und die erste Butterbar haben wir, glaube ich, 2005 in Graz veranstaltet. Musical Style. Wir spielen eigentlich recht viel Verschiedenes, von Hip-Hop und Rap über Neo-Soul, Reggae, Funk, Disco, Breaks und anderen Abtempo-Sachen bis hin zu Drum & Bass, Trap. Alles immer verbunden mit Turntablism, soweit es geht, und eigentlich ohne spezielle Grenzen. Im Grunde eigentlich alles, was uns so Spaß macht im Club. Favorite Location. Lieblingsclubs in Österreich wären wahrscheinlich die Bossgarage oder der Dachsbau in Innsbruck. Im Ausland ist es ein bisschen schwerer. Ich würde sagen, vielleicht der Krempel in der Schweiz. Oder super fand ich mit Clumsy auch den Roxy Club in Prag oder das Audio in Brighton zum Beispiel. Und dann darf man nicht die ganzen Festivals vergessen, denn jetzt sage ich kurz, wie ich die beiden Herrschaften kennengelernt habe. Den Chris Chronic, damals noch unter einem anderen Namen, mit seinem Stück Big Bosser, das mir so die Hütte zerlegt hat, dass alles zu spät war. Ich habe dieses Ding, glaube ich, 50 Mal hintereinander gehört, weil es so unglaublich funky ist. Vielleicht könnt ihr sie in euer Set noch einbauen, ein bisschen später. Und den Dero habe ich auch kennengelernt. Und da ist aber nicht im übertragenen Sinn die Hütte zerlegt worden, sondern sie ist wirklich zerlegt worden. Wir haben gemeinsam gespielt einmal bei einem Festival, beim Mountainbike Festival in Kranjska Gora, glaube ich. Genau. Und ich war sehr froh, dass ich vor dir und Clumsy dran war, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Moshpit, nackte Leute, Clumsy all over im the Publikum. Place. Nackte Leute, ja, im Publikum. Ja, ja, natürlich. Und du an den Turntables, das, also wirklich, da brauche ich gar nicht anfangen. Ich spiele eine Platte, die ist aus, dann spielst du die nächste, aber ihr seid ein anderes Team. Was können wir von euch jetzt erwarten? Es stehen noch andere Gerätschaften bei euch, keine CD-Player, das sind Plattenspieler in einem richtigen Winkel mit einem speziellen Setup. Ich glaube, jetzt hören wir was, was wir so in den letzten Stunden nicht gehört haben. Ja, also ja, wir spielen halt ein lustiges Potpourri, würde ich sagen. Halt, ja. Also genau. Wird gecuttet und gescratcht? Auf jeden Fall, okay. Sicherlich. Aber ich mag gar nicht zu viel verraten, halt, das ist eine lustige Reise. Und wir werden das aufteilen, zuerst will ich spielen und die zweite Hälfte Chris. Okay, nicht back-to-back. Nicht back-to-back, genau. Gut. Na, wir haben jeder unser eigenes Set vorbereitet. Ja. Und okay. Das hat dann auch Hand und Fuß. Sprechen wir gleich über die Musik und auch über eure Clubserie, die Butterbar. Genau. Nicht die Butterbar, die Butterbar, finde ich sehr schön. Genau. Ich spiele den Opener-Jingle und ihr legt los. Super. Okay, let's do this. FM4 Unlimited. On the decks. Mr. Dero and Chris Chronic. Tiefpartier, Graz. Change your attitude for they asking what happened to you. Murder them. I scribble the stanza as my hands are trembling. Great seven made heaven out of words. I began to build a world that only I inhabit. I got a habit of rapping about tragic shit. I think I'm just passionate, trying to steer the way while in the dark. Hope I ain't crashing it. Now my little hobby turned to cash. Now thinking about who I be if I listen to doubt. Said I never do it, well look at me now. I'ma make it in the rain, but I shine. All about my money, don't waste my time. Ich weiß, ich habe schon vorher mal gesagt, wir sind auch im Bild via FM4ORFAT, aber jetzt ist der späteste Zeitpunkt, um einzuschalten. Denn jetzt wird an den Turntables gearbeitet, das müsst ihr euch anschauen. Darrow in the Mix, FM4 Unlimited, live aus Graz. Take together and drive that funky soul. Get up, get yourself together and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling fold. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. skin, the women be at the shows. We're born naked ladies while I'm watching dance in the mirror. She dirty dancing, I call her Diana, she might go more. Pop goes, you know, pop goes, pop the goes. Pussy pop, bottles pop, babies rock the board. Be a baby girl, she stay quiet, but she knows. Daddy do his thing while I'm sitting there, yeah, for a man. The day it seems to borrow from the team, still ain't got a play to bring the ball down the field. What can I say? I need to grow some and hold him like my pops did. We're learning this kid. He got dropped by the cockpit high over the octave line with armpits of minus 30 degrees. And while I'm whining like an artist, yo, he's turning to me. Hold your balls, girl, we gotta quit worrying me. Hold your balls, girl, we gotta quit worrying me. Cause we all got a clock, we gotta hurry to beat. And that was my motto to follow when I was in Colorado. Got too many playing lottos, models faking bravado. Swallowing bottles, faking they sauce, making them hollow. And mono, I'm on a way too collo to break them all. They got the world, but you got those hands. Turn it off and make a breakthrough. Some of us are made it, some of us are trying to make it through. You understand it, or did I just scramble this in another language? What's true is the truth is underhanded. Like you knew that already, standard. Or whatever the newspaper brand is. Words are the weapon we can hand, we can brandish. Stand without the antics of anger and anguish. We can do better with every second of the hand. Different. Yeah. We are different. Yeah. are different. Upsi. Ich zeige euch was, ich kann auch scratchen. Achtung. Moment mal, wo sind wir da? Kann ich doch nicht scratchen? Ah, hier. FM4 Unlimited. 24 Stunden Clubkultur. Ein Wahnsinn. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich sage, Jesus Christ. Das war ein Wahnsinn. Das ist Turntablism. At its best, ihr könnt es euch ansehen auf fm4orf.at. Und ja, ihr tut es mir am meisten leid, weil eure Playlist, die ihr nachher schreiben müsst mit Artists und Titles, da sitzt ihr wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde. Okay, das ist jetzt ein ganz kurzer Break, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Set von Chris Chronic dann. Ich möchte noch ganz kurz eine Frage zwischendurch stellen. Die Butterbar, vor 15 Jahren hat die hier begonnen, stimmt das? Vor 15 Jahren hier in diesem Gebäude im Parkhaus genau. In Graz, ist das richtig? Nicht im Parkhaus, sondern sogar hier im Keller, im Forum. Ja, im Forum Stadtbar. Genau, im Veilchen hat das früher geheißen. Genau. Genau, da haben wir angefangen, ja genau. Erzähl ein bisschen was über die Butterbar. Ja, das war 2005, wo wir die erste Butterbar eben gemacht haben im Veilchen. Und das hat halt in sehr kleinem Rahmen begonnen da unten. Und wir sind dann weitergezogen in die Bossgarage im zweiten Floor, über den du heute ja auch schon mal gesprochen hast. Mhm. Und, über viele andere Clubs eigentlich, sagen wir ja, so. Genau. Also wir sind letztendlich dort gelandet in der Bossgarage, genau. Ja. Genau. Chronic, bevor du anfängst, ja. Erzähl mir doch, wenn sowas in einem Club passiert, was ihr da gerade aufgeführt habt, das ist ja nur Peak Time die ganze Zeit. Da sind doch die Leute durch nach einer halben Stunde. Wie geht's ja mit dieser Energie um, dass das dann aber doch weitergeht? Ja, das ist schon Peak Time, wenn jetzt ein großer Turntablist kommt, den wir, ein internationaler, der zum Beispiel gerade die DMCs gewonnen hat, wie der JFB damals. Und wenn man danach spielt, muss man natürlich alle Register ziehen, dass dann der Peak quasi erhalten bleibt. Aber ich finde das auch sehr, sehr charmant an einer Clubnacht, wenn es nicht nur Peak-Time-Musik gibt, sondern wenn das so ein bisschen so ein Up-and-Down ist und zwischendurch muss man auch mal den Druck rausnehmen. Und ja, und ich muss dazu sagen, also wenn man natürlich 1,5 Stunden spielt, dann wäre das jetzt nicht so von Anfang bis Ende natürlich okay, durch. Ja, bei durch. Dir immer. Also nein, man würde es natürlich schon ein bisschen länger aufbauen. Was man schon auch dazu sagen muss abschließend ist, dass ihr euch Stunden, tagelang vorbereitet auf sowas, eigene Edits macht. Das heißt, ihr schneidet teilweise Lieder und Cuts vorher schon so zusammen, dass man dann nachher noch mehr damit machen kann. Ihr habt Samples vorbereitet. Liebe genau. Leute, das, was ihr gehört habt, das war alles live. Das heißt, wenn ein JC-Sample irgendwo reinkommt, das ist nicht auf der Platte drauf, das wird extra mit reingemischt. Und ich würde sagen, wir schlagen das nächste Kapitel auf, oder? Machen wir den nächsten Peak Bang? Ja? Ja. Bist du bereit? Dann spiele ich den Jingle und... Einen Moment. Okay. Dazwischen kann ich noch sagen, das ist FM4 Unlimited, Tag der DJs und Clubs. Mein Name ist Christian Davidek. Wir senden bis 21 Uhr aus Graz, wir senden aus Innsbruck und aus dem Hauptquartier in Wien. Aber jetzt ist es Zeit, wenn ich das grüne Licht bekomme, was in wenigen Sekunden soweit sein wird. Und wir hören von unseren Gästen die zweite Hälfte. On the decks. Mr. Dero and Chris Cronin. Tiefquartier. Graz. Celebration, bitches. Came a long way from bus stops and washing dishes. From rags to bitches. Stovetop to Mastro's, man, this shit is delicious. People denying my past like that shit is fictitious. I'm Spike Spiegel, but I'm known to be vicious. I get under people's skin like stitches. No strings attached, I just let it dissolve. Give it time and then let it resolve. It's been a minute now, my style feeling infinite now. Used to people pulling me down, it ain't shit to me now. Don't let it get to me now. Throw out my phone, they can't get to me now. Keep it humble, but love to get big head. Bad bitches wanna fuck me, I get money instead. I mean, what's rap without a little braggadocio? Fuck people telling me to rap just how I'm supposed to. Most people wanna tell you what to do, cause it's what they wanna do if they had the opportunity to, but too scared. That's why they live vicariously through you. Logic, what you should do is rap like nah, I'd rather not. That's why I'm in a mansion and you sleeping on the cot, but you still study everything I drop. Too many people wanna tell you what you can. Get married and have kids. People gon' tell you what to do for long as you live. Break the cycle, shoot for the stars, we'll walk like Michael. To be a leader, first you gotta be a disciple. To celebrate the rhymes, the streets, the dimes. You know I'm trying to eat, motherfucker, it's my time. To celebrate the rhymes, the streets, the dimes. You know I'm trying to eat, motherfucker, it's my time. To celebrate the rhymes, the streets, the dimes. You know I'm trying to eat, motherfucker, it's my time. Celebration, y'all. Celebration now. Wherever I go in the nation, they celebrate my death. Celebration, y'all. Celebration now. Wherever I go in the nation, they still feel bashful, yeah. This remind me of that old Q-tip, yeah. All your music sound like some old Q-tip, yeah. Tour to New York, how to drive in, yeah. Tour to self-doubt, how to thrive in, yeah. Only woman that can get me on them rides in, yeah. P, when you making her a bride, oh yeah. Inspired by you back in school in, yeah. They could never play you for the fooling, yeah. I'll be on the road playing cool, but yeah, I need you right here. This ain't a game we're playing, but I wanna win it. It's all or nothing, but that's just called living. This ain't a game we're playing, but I wanna win it. It's all or nothing, but that's just called living. Are we all or nothing? Is all or nothing? Is all? Are we all or nothing? Is up all the pieces. You run your mouth, I have to answer for it. Some way, somehow, you slipped through my defenses. Lord knows what I was thinking. Suddenly, I felt that I was coming to my senses. Cause all the time, you left me here, sitting second guessing. Superficial essence. Now you're rolling with it, but fuck me, then fuck Pep. Yo, your man in my city, but me want ya. I'm rolling a Lex that me can't clock. I see the red light, but me can't stop. Because I got that green in the glove box. Couple shots of the Henny. Flows from George, dog, yeah, get me. Flow so ill, wish it well with a penny. Give her that world class beat on a semi. I see the money, boy, now I'm bugging. Come true with your crew, we can get to something and roll with me. Blow some weed, ayo T, bring the keys. I see the money, boy, now I'm bugging. Come true with your crew, we can get to something and roll with me. Blow some weed, ayo T, bring the keys. Your fancy shoes and your high price clothes. far, we swinging through walls from monkey bars. My niggas say, whoa, whoa, you never get old, you know who you are. Get it and go, we glitter and go, that's the road and we'll take you far. Jewelry clothes, jack and fro's, pimps and hoes, and fancy cars. Let me get up in my seat and move my body like a freak. A celebration just to be me and you. Can you feel it everywhere? The wind blowing through your hair, and you can feel it when you step in the room. Ooh, ooh. I'm a boy dream, though I might drive. Let me put my waist on your baseline. Das ist Dynamite, Deluxe bin high die meiste Zeit. Für immer high auf life. Falte Hände, dass ich nie falle. Trage Nikes in weiß. Life is nice. Dieser Boy so fly, flieht hoch, hau high. Und wer weiß, der weiß. Das ist Dynamite, Deluxe bin high die meiste Zeit. Für immer high auf life. Falte Hände, dass ich nie falle. Bin ich down, niemals down, ah. Bin ich down, niemals down, bin ich down, ah. Bin ich down, niemals down, ah. Falte Hände, dass ich nie falle. Bin ich down, niemals down, ah. Bin ich down, niemals down, bin ich down, ah. Bin ich down, niemals down, ah. Yeah, ah. Falte Hände, dass ich nie falle. Mit der Achterbahn durch all die Ups and Downs. Papa sagte, Junge, pass auf dich auf. Rollte anstatt zur Arbeit, Dad, Richtung schiefe Bahn, Starlight Express. Schiefe Bahn wie im Mario Kart, das nicht zum Lachen, so wie Mario Bart. Doch feier diese Party heute Nacht, denn tonight's the night, oh baby, life is nice. Bin wieder in meinem Slow-Mo Mojo. How do you want it, Casey und Jojo? Meine Karriere, K-Solo, it's like that, my big brother. Oder sollte ich sagen, mein Bro-Bro? Jeder macht einen Film auf mein Kopf wie eine GoPro. Life nie fabulous, low so mit der Bitch in love, Yoko Ono. Live with the lines bin ich John Lennon. Smoke ein Bob Lemon, Haze und jeder sollte einen Song kennen. Safe, der aus meiner Feder stammt, weil ich Top 10 bin. Ah, die wissen alle, dass ich diesen Titel trage. High wie das Weed aus den Dealerparks. Nie down wie der Sneakermann. Dies war nie das, was zählt, aber irgendwie lieb ich das. Ha. Trage Nikes in weiß. Life is nice. Dieser Boy so fly, fliegt hoch, hau high. Und wer weiß, der weiß. Das ist Dynamite. Deluxe bin high die meiste Zeit. Für immer high auf life. Falte Hände, dass ich nie falle. Sunrise, wipe the tears from your eyes. Leave it My crimes, credit cards, and losing my mind. Piece by piece, they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out with me. I can't cry for those who ain't with me. I can't praise the Lord, please forgive me. Pink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching. Smell the roses. Parted ways like she cheated with Moses. It's fucked up, but a lot of things are. In Hollywood, but I never see stars. Do anything for you, that's love. Go anywhere for you, that's love. Might even kill for you, that's love. And if you're still tripping, that's drugs. FM4 Unlimited. 24 hours. DJs only. On the decks. Mr. Darrow and Chris Cronic. Tief Patia. Gratz. Clubserie Butterbar spielen sie dort, wo alles begonnen hat. Wir sind im Forum Stadtpark in Graz mit FM4 Unlimited, der Tag der DJs und Clubs. On the Decks in der letzten Stunde waren Mr. Darrow und Chris Cronic. Und was für ein Set das war. Also wenn alle, die hier mitarbeiten im Raum, mitwippen und halb Österreich dazu übers Radio, ich glaube, dann hat jemand was richtig gemacht. Big Props. Big, big Props. Abschließend die Frage an euch beiden. Die Rückkehr, die triumphale Rückkehr auf den Dancefloor. die nächste Butterbar-Party. Alles ist überstanden. Und ich hab schon im Vorfeld gehört, es war nicht leicht für euch, aber wir haben euch gebeten, euch auf ein paar Artists zu einigen, die, wenn Geld keine Rolle spielt, bei der nächsten Butterbar an eurer Seite spielen. Wer wäre das? Also ich habe das sehr schwer gefunden, weil es gibt so viele. Mega schwer. Aber wenn Geld keine Rolle spielt, wir haben bei der Butterbar immer probiert, neben DJs auch immer so das Live-Segment dabei zu haben. Und deswegen wäre eine fette Live-Band cool, zum Beispiel. Also ich habe hingeschrieben, Anderson Park mit Live-Band wäre super. Anderson Park mit Live-Band und Kendrick Lamar als Feature. Genau. Und Chica, featuring Chica dazu, zum Beispiel mit Band. I'm sold. Danke fürs Kommen, Dero und Chris Chronic. Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Super Sache, echt. 24 Stunden Live-Sendung, das muss man mal machen. Props. Nochmal, wieder. Ja, Shoutout auch an Eric Wisdomone, der schreibt, Wahnsinnstag, könnt ihr das bitte öfter machen? Und meine Antwort ist, nein, es ist auch nicht jeden Tag Geburtstag. Ganz einfach. Okay. Großartig. In Kürze die Nachrichten und dann kommt schon der nächste Gast. Keep it locked. I still see ya, doing everything that we said we gon' do. Girl, I still see ya, I still see ya, putting all my pride and my girl to the side. Cause I still see ya, I still see ya, smoking on my weed in the corner in the street. So I can still see ya, I still see ya. You wanna be me, I wanna eat ya, I wanna meet your ex so I can beat them and have a daughter and be a teacher and never follow and be a leader. And baby girl, I still see ya. I got a light skin bitch who look like bench loaf, and she fight and fuck me in the same clothes. But when I put that daddy baby daddy papa show, she curl her toes and close her eyes offended till she yelling yours. I still call ya, whichever way you want it, baby girl, it's on ya. I got the money, you got the problems, so I can solve it, but I still need ya, I still see ya. And that's okay, baby, I'm a nigga Gita. Yeah, most of them either she's a visa. That right, hell yeah. Anyways, we can get them moving on the dance floor, no choice. Das ist der Knaller. Großes